50 languages. 67. 67. Possessivpronomen 2. Possessivpronomen 2. Die Brille. Die Brille. Er hat seine Brille vergessen. Er hat seine Brille vergessen. Wo hat er denn seine Brille? Wo hat er denn seine Brille? Die Uhr. Die Uhr. Seine Uhr ist kaputt. Seine Uhr ist kaputt. Die Uhr hängt an der Wand. Die Uhr hängt an der Wand. Der Pass. Der Pass. Er hat seinen Pass verloren. Er hat seinen Pass verloren. Wo hat er denn seinen Pass? Wo hat er denn seinen Pass? Sie, ihr. Sie, ihr. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Die Kinder können ihre Eltern nicht finden. Aber da kommen ja ihre Eltern. Aber da kommen ja ihre Eltern. Sie, ihr. Sie, ihr. Wie war Ihre Reise, Herr Müller? Wie war Ihre Reise, Herr Müller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? Wo ist Ihre Frau, Herr Müller? Sie, ihr. Sie, ihr. Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? Wie war Ihre Reise, Frau Schmidt? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt? Wo ist Ihr Mann, Frau Schmidt?